Book 2 31 31 31 Di restoran 3 Im Restaurant 3 Im Restaurant 3 Saya ingin makanan pembuka. Ich möchte eine Vorspeise. Ich möchte eine Vorspeise. Saya ingin salad. Ich möchte einen Salat. Ich möchte einen Salat. Saya ingin sop. Ich möchte eine Suppe. Ich möchte eine Suppe. Saya ingin makanan penutup. Ich möchte einen Nachtisch. Ich möchte einen Nachtisch. Saya ingin es dengan krim. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Saya ingin buah-buahan atau keju. Ich möchte Obst oder Käse. Ich möchte Obst oder Käse. Kami ingin sarapan. Wir möchten frühstücken. Wir möchten frühstücken. Kami ingin makan siang. Wir möchten zum Mittag essen. Wir möchten zum Mittag essen. Kami ingin makan malam. Wir möchten zu Abend essen. Wir möchten zu Abend essen. Apa yang Anda inginkan untuk sarapan? Was möchten Sie zum Frühstück? Was möchten Sie zum Frühstück? Roti dengan selai dan madu? Brötchen mit Marmelade und Honig? Brötchen mit Marmelade und Honig? Roti lapis sosis dan keju? Toast mit Wurst und Käse? Toast mit Wurst und Käse? Telur rebus? Ein gekochtes Ei? Ein gekochtes Ei? Telur mata sapi? Ein Spiegelei? Ein Spiegelei? Telur dadar. Ein Omelett. Ein Omelett. Tolong ambilkan Joghurt. Bitte noch einen Joghurt. Bitte noch einen Joghurt. Tolong ambilkan garam dan merica. Bitte noch Salz und Pfeffer. Bitte noch Salz und Pfeffer. Tolong ambilkan segelas air. Bitte noch ein Glas Wasser. Bitte noch ein Glas Wasser.